الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir beschäftigen uns heute mit dem dritten Kapitel bei der Vortragsreihe Dinge im Islam, die gewusst bzw. gelernt werden müssen. Die müssen gelernt werden. Und Kapitel 3 ist Tawhid al-Zahir. Das heißt, der sichtbare Tawhid, bzw. Sichtbar, warum? Weil dieser Tawhid mit dem Körper verrichtet wird, sozusagen. Und es gibt keinen Zweifel, dass Al-Iman einen festen Platz im Herzen hat. Außerdem ist das Herz das wichtigste Organ, welches, falls es standhaft ist, der Rest des Körpers auch ist. Al-Iman ist nicht beschränkt aufs Herz alleine und kann dich nicht von Kufr, Heuchelei oder Sünde schützen. Es sei denn, es ist bestätigt mit der Zunge und dem Körperteilen. Keine Person kann den Islam annehmen, ohne vorher die Shahada mit seiner Zunge zu bestätigen. Al-Iman kann nicht kontinuierlich, das heißt ständig nur mit dem Herzen erfüllt werden, sondern muss konstant mit guten Taten der Zunge und dem Körper getankt werden, sozusagen. Das ist Tawhid al-Zahira. Abu Ka'b überliefert, dass Hassan al-Basri rahimahullah sagte, der Iman ist keine Dekoration oder Wunsch. Iman ist, was im Herzen festgelegt ist und bestätigt mit den Taten. Das ist Musannaf ibn Abi Shaybah, Band 7, Seite 189. Und wir kommen zum ersten Punkt, inshallah. Und wir haben 20 Punkte heute. Das Ashukur, die Dankbarkeit. Ja, eine Dankbarkeit mit Zungen und Taten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und die muss erbracht werden. Allah sagt in Surah 2, Vers 152. Wo Allah sagt, ich habe es abgekürzt, und seid dankbar. Und Sura 14, Vers 7. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch mehr geben. Ja, ne? Islam annehmen und nur ihm alleine zu dienen. Zweites. Alhamd. Das Lob. In Sura Fatiha, Vers 2, lesen wir das in unseren allen Gebeten. Alhamd lillahi rabbil alamin. Alles Lob, der Preis, gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Sura 17, Vers 111. Und sprich, alles Lob gebührt Allah. Wir kommen zum dritten. Das Zikrullah, eine Soltat, ja, ne? Dass man Zikr an Allah subhanahu wa ta'ala macht. Man darf das natürlich nur zu Allah machen, dieses Dhikr. Surah 2, Vers 152. Wo Allah sagt, gedenkt meiner, fadhkuruni, von Dhikr. Gedenkt meiner, so gedenke ich eure. Surah 62, Vers 10. Gedenkt Allahs häufig, auf dass ihr Erfolg haben werdet. Surah 3, Vers 191. Diejenigen, die Allahs stehend, sitzend und so weiter gedenken. Tasbihullah, das Preisen Allahs. Sura 7, Vers 206. Sie, also die Engel, preisen ihn. Also Allah subhanahu wa ta'ala. Sura 87, Vers 1. Preise den Namen deines Herrn, den Höchsten. Sura 33, Vers 41 bis 42. O, die ihr glaubt, gedenkt Allahs mit viel Dhikr. Gedenken und preist ihn morgens und abends. Okay? Du darfst nur Allah anflehen oder bitten, ja, im Sinne von Dua. Und darf nur zu Allah gemacht werden, ohne Vermittler. Surah 72, Vers 18 bis 20. Und die Menschen und die Moscheen sind nur für Allah, so ruft keinen neben ihn an. Und der Hadith in Tirmidhi, wo Gesandter Allah sallallahu alaihi wa sallam zu Ibn Abbas sagte, فَإِذَا سَعَنْتَ فَسَأَلِ اللَّهِ, wenn du bittest, so bitte Allah. Surah 40, Vers 60. Ruft mich, ich werde euch erhören. Ja, euer Gebet, euer Dua, ja. Sechstens, Al-Ilm Al-Daruri. Al-Daruri ist das Wissen, welches Pflicht ist, sich anzueignen. Der Hadith im Bukhari Muslim, Talib al-Ilm Faridu, ala kulli Muslim. Das Suchen nach Wissen, ja, Wissen vom Dien, ist Fard, ist Pflicht für jeden Muslim. Und wir haben ja schon besprochen gehabt, welches Wissen damit gemeint ist. Das Wissen, welches der Muslim in seinem Alltag sozusagen braucht. Das ist auch Muss, ja, ne? Die siebtens ist eine Sollhandlung, eine Handlung, die gut ist, aber keine Pflicht sozusagen. Ikram al-Ulama. Die Gelehrten zu respektieren. Die Gelehrten soll man respektieren. In Sura 39, Vers 9. Wo Allah sagt, sinngemäß, sind diejenigen gleich, die Wissen besitzen, und die, die das nicht tun? Ja, ne, sie sind nicht gleich. Diejenigen, die Wissen haben, und diejenigen, die nicht Wissen haben, sind in ihrer Stufe nicht gleich. Abu Darda überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, wahrlich, die Engel senken ihre Flügel für die Studenten oder die Suchenden des Wissens, ja, ne? Aus Vergnügen für das, was sie tun, und gewiss, Allah bitten diejenigen, die in Himmel und Erden sind, um Vergebung für die Gelehrten, sogar die Fische im Wasser. Wahrlich, der Vorzug eines Gelehrten gegenüber einem anderen Diener ist wie der Vorzug vom Mond gegenüber den anderen Sternen. Und wahrlich, die Gelehrten sind die Erben der Enbiya, Rusul, jene der Propheten. Und die Enbiya und die Propheten vererben weder Dinar noch Dirham, jene weder Gold noch Silber, jene kein Besitz, sondern nur Wissen. Wer es also angenommen hat, hat eine reiche Position. So singen wir es ungefähr in Sunan Abu Dawud und Tirmidhi. Okay, und dem Schüler seine Schukur, seine Dankbarkeit in dem Sinne für das Ilm ist die Umsetzung, das Tragen, das Übermitteln, loyal zum Lehrer sein, nicht etwas falsch zitieren oder seine Wörter missbrauchen, nicht etwas von ihm, vom Schüler selbst einfügen, sonst könnten die Leute meinen, es sei vom Lehrer. Okay, so, jetzt kommen wir wieder zu einer Musshandlung, das war wie gesagt eine Soll. Dass man die Gelehrten ehrt, in dem Sinne. Ich schreibe das mal so hin. Talab al-Hukum al-Amal, das Urteil vor Tat. Ja, ne, damit meine ich, Urteil bei jeder Tat suchen, der Hukum jeder Tat suchen, bevor man die Tat durchführt. Okay? Und auch Imam Bukhari, rahimahullah, nannte in seinem Kapitel, beziehungsweise in seinem Buch, nannte ein Kapitel al-Ilm qabla qawl wa amal. Und Imam Bukhari zitierte oder erwähnte dann diese Aya. Sura 49, Vers 1. O, die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinen Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Kommt nicht Allah und seinen Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Und wenn du nicht selber die Urteile von den Texten heraus arbeiten kannst, musst du was machen? Das, was in dieser Reihe erwähnt wird, Sura 16, Vers 43. Fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute der Ermahnung. Wer sind die Leute der Ermahnung? Die Gelehrten. Fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Okay. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Du musst al-amal, du musst den Dien praktizieren. Glauben im Herzen reicht nicht aus. Sura 67, Vers 2. Er, Jana Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Okay, wir kommen zum 10. Punkt. Al-amal al-bir, gute Taten machen. Du musst das Gute tun. In dieser Sura kennen die meisten von uns auswendig. Sura 103, also Sura Asr. Bei der Zeit, wal Asr. Yani was Asr bedeutet, haben die Gelehrten sich unterschieden in der Bedeutung darin. Al-Muhim. Bei der Zeit, wahrlich, der Mensch ist in Verlust. Also Verlust hier gemeint Hölle. Außer diejenigen, die glauben und gute Werke tun, zur Wahrheit rufen und zur Geduld. So, wir kommen zum nächsten Punkt. So, Al-Ijtihad fi al-Ta'a, das ist eine Sollhandlung. Das hier jetzt eine Sollhandlung. Die größte Anstrengung bringen, um die Ibadat, um die Anbetungen zu perfektionieren. In Surah 22, Vers 111. Sagt Allah sinngemäß, und unter den Menschen gibt es solche, die Allah nur am Rande dienen. Die Allah nur am Rande dienen. Der 12. Punkt. Ta'azim al-Qur'an, die Ehrung des Koran. Du musst den Koran ehren. Also ehrenvoll behandeln und so weiter. Ist nicht irgendein Buch, Jan. Sura 56, Vers 77 bis 79. Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Und in Sura 22, Vers 32. Wo Allah sagt, so ist es. Und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Taqwa herrührt, sozusagen. Okay. Wir kommen zum nächsten. At-Tahara, die Reinheit. Allah sagt in Sura 5, Vers 6, also zum Beispiel wegen Wudu. Und ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet bereitet, wascht eure Gesichter und so weiter und so weiter. Und der Hadith in Sahih Muslim, die Reinheit. Reinheit ist die Hälfte des Imams. Und Aisha überliefert vom Gesandten Allah, 10 Dinge sind von der Fitra. Den Schnurrbart kürzen, den Bart wachsen lassen und so weiter und so weiter. Hadith in Sahih al-Muslim. Die Tahara braucht man zum Beispiel vor dem Gebet. Ohne die Tahara zu beten, geht nicht die eine. Und na. Wir kommen zum 14. Punkt. Al-Rusul. Al-Rusul, yani die Ganzkörperwaschung. Sura 5, Vers 6. Wenn ihr Junub seid, reinigt euch, ja, den ganzen Körper. Man muss, Al-Rusul muss man lernen, wie das geht und so weiter. Also Al-Rusul, wenn jemand unrein geworden ist, zum Beispiel, wenn ein Mann mit seiner Frau die Ehe vollzogen hat, oder eine Frau mit ihrem Mann natürlich, dann wird das Rusul, müssen die Russen machen, bevor sie beten, zum Beispiel. Der 15. Punkt. El-Wudu. El-Wudu ist die Teilwaschung. Sura 5, Vers 6 werden die Faraid, die Pflichthandlung daran erklärt. Und ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht eure Gesichter, eure Streiche über Kopf und so weiter und so weiter. Und man muss das auch lernen, El-Wudu. Der 16. Punkt. Salah. As-Salah, das Gebet. Das Gebet im Islam. So. Ibn Buraida überliefert, ich hörte meinen Vater sagen, der Gesandte Allahs sagte, das Haupt, das, der, wie soll man sagen, das, was uns von den Kuffar unterscheidet, ist das Gebet. Sozusagen so, und wer es verlässt, ist Kafir. Zum Beispiel der Hadith in Tirmidhi, Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum salata fa man tarakaha fa qad kafar. Der Vertrag zwischen uns und ihnen, also zwischen den Muslimen, ist das Gebet, wer es verlässt, hat Kufr begangen, sozusagen. In Sura 74, Vers 39 bis 43. Was hat euch in Sakar geführt? Und sie sagten dann, wir gehörten nicht zu den Betenden. Das Gebet, ja, also so früh wie möglich zu lernen, soll man, der Gesandte Allah sagte, befehlt euren Kindern zu beten ab 7. Das bei Abu Dawud. Es gibt sowieso viele Ayats über das Gebet, ich glaube 80 Stück oder so. Az-Zakah. Az-Zakah, ich nenne es mal Pflichtabgabe. Und du musst wissen, dass das Zakat geben Pflicht ist. Und du musst wissen, wie das Gebet verrichtet wird und so weiter. In Sura 2, Vers 110. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Sura 9, Vers 11. Wenn sie Tauba machen, wenn sie bereuen, ja, eine vom Schirk, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten, dann sind sie eure Brüder im Dien, in der Religion. Okay. 18. Punkt. Asian. Asian ist das Fasten. Und man muss wissen, wie man fastet. Sura 2, Vers 183 und Sura 2, Vers 185. Und ihr glaubt, Fasten wurde euch vorgeschrieben. Und dann geht das weiter in Sura in 185. Reihe. Ramadan. Habe ich abgekürzt. Ramadan. Jeder, der anwesend ist, ja, nicht reisen und so weiter, muss ihn fasten. Also die Muslime müssen Ramadan fasten. Das ist allgemeine Regel. Wer krank ist oder wer eine andere Entschuldigung hat, muss man dann schauen. 19. Punkt ist Al-Hajj. Al-Hajj ist die Pilgerfahrt. Ja, eine nach Mekka und so weiter und so weiter. Allah sagt in Sura 2, Vers 196. Und vollendet die Hajj. Und in Sahih Bukhari, Kitab al-Iman und Muslim, Islam ist auf 5 Säulen aufgebaut. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Hajj zu vollziehen, wenn wer dazu in der Lage ist. Sura 3, Vers 96 bis 97. Und Allah steht es zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause, yani zur Kaaba, unternehmen. Und der 20. und der letzte Punkt. At-ta'awunu 'ala al-birri wat-taqwa, helfen zur Güte und zur Gottesfurcht. Sura 5, Vers 2. وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى und helft einander in Güte und Taqwa und Gottesfurcht. Okay? Dass man sich zusammen unterstützt in der Dawa, in guten Gebeten, im schlechten Verbieten und so weiter und so weiter. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين